Kritik also, Micha. Wir haben uns in der letzten Folge mit Heidegger beschäftigt und da hattest du schon angeteased, okay, da kann man ein bisschen was kritisieren, vor allem auch um seine Person herum. Ja. Das haben wir jetzt heute hier vor. Naja, die Frage ist, was kritisieren wir jetzt heute? Also kritisieren wir Heidegger als Person, kritisieren wir seine gesamte Philosophie und eventuelle Deutungen, kritisieren wir das, was es vielleicht auch ging, nämlich Freundschaft, ne? Freundschaft kritisieren. Ja, um die Gedanken von Heidegger in Bezug zur Freundschaft. Und ich würde mich ja auf Letzteres konzentrieren und zum Ersten ein bisschen was sagen wollen. Das wäre schön, weil wir haben es im Podcast auch so ein bisschen angeteased. Ja. Dass, ne, also eine nationalsozialistische Vergangenheit, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Was heißt Vergangenheit? Also ja, er ist halt tot. Aber es trifft schon ziemlich gut Vergangenheit. Also genau, also. Aber es klingt so, als wäre er danach irgendwie gut geworden oder was auch immer. Weiß ich aber nicht. Ja. Keine Ahnung, kennst du dich gerade besser aus? Ja, also rede, um das im Kurzen einzuordnen, weil sonst wird es vielleicht zu viel. Aber man kann schon mit Deutlichkeit, glaube ich, sagen, dass er aus eigener Überzeugung, wollte ich gerade sagen, aber aus freiem Willen in die NSDAP eingetreten ist und da auch drin geblieben ist. Ja. Dass er mit Hilfe der NSDAP sicherlich auch seine Stelle an der Uni sicherlich leichter bekommen hat. In Freiburg, ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt politisch nicht komplett aktiv war, so, aber schon Teil des gesamten Apparats und wie gesagt, da auch eingetreten ist und nicht ausgetreten. Und da schon, wenn man das als Hintergrund hat, auch sein Werk schon auch. Es wird gern von der neuen Rechten, von der Rechten sowieso hier die Rechte orientiert sich ja auch gerne an, ich habe gerade den Namen vergessen, an den russischen Philosophen, der eng auch in Putin in Verbindung steht. Ich weiß gerade auch nicht. Ja, ich habe gerade den Namen vergessen, aber ein ganz großer Name im Endeffekt. Der hat auch sehr viel zu Heidegger geschrieben und publiziert. Und da findet man auch schon völkisches Gedankengut, kann man schon sehr gut aus seinen Werken und auch aus seiner eigenen. Man kann ja unterscheiden, irgendwie, ne? Auf der einen Seite vielleicht der Künstler und auch das Werk, aber ich finde, in beiden findet man schon rechtes Gedankengut. Kann man wiederfinden. Kann man wiederfinden, das finde ich, muss man auch dann in der Deutlichkeit hervorheben. Und dann gucken, dann wie man kritisch, damit. Das, genau deswegen machen wir jetzt hier auch noch diesen kleinen Mini-Podcast hier, um kritisch da auch nochmal drauf zu blicken, auch inhaltlich, ne, aber dann quasi in dem, wie er einfach gehandelt hat, ist ja schon mal ein erster ganz guter Indiz. Ich glaube, hat er nicht danach gesagt, er wäre dann nur so drin, um irgendwie das von innen zu. Er hat es ja nie offengelegt bis zu seinem Tod, richtig, dass er da drin war. Ach so, okay. Das ist dann schon ein bisschen shady genug eigentlich. Ja, ne? Genau. Und auch. Ne, wir kennen das ja aus der Existenzphilosophie von Sartre, dass quasi wir erst existieren und dann geben wir uns unsere Essenz. Ne, und das hat etwas sehr Individuelles, Freies, Selbstbestimmtes, Einzigartigkeit in dem Individuum selbst. Und bei Heidegger ist es eigentlich, finde ich, mehr gar nicht das, dieses auf das Individuum bezogene, sondern es hat eher so etwas wie so eine Pluralität tatsächlich. Also finde ich zumindest, kann man mich auch gerne quasi in den Diskurs gehen, aber es hat mehr sowas Plural. Kritik-Podcast aufnehmen für diesen Kritik-Podcast, den wir jetzt hier gerade machen. Ja, aber es hat auch oft sowas, so eine Pluralität, die da mehr drin steckt. Damit meine ich, dass es gar nicht so viel um den Einzelnen geht, sondern um die Gemeinschaft, um den Gemeinschaftskörper. Um den Volkskörper. Um die Unterschiede der Völker und weniger vielleicht um die Unterschiede der einzelnen Wesen, die sich ihre Essenz selber geben. Das kann man da rauslesen. Ja, kann man, finde ich schon. Ja. Und so ist es vermutlich auch gemeint gewesen von ihm. Finde ich schon. Okay. Ja. Gibt sicherlich auch andere Meinungen. Ich bleibe jetzt aber erstmal dabei. Und das für mich steckt das da schon drin. Und wenn wir das jetzt, können wir das ja mal in Bezug zur Freundschaft vielleicht bringen. Also wir haben das auf jeden Fall. Und noch einmal kurz vorweg zu sagen, Freundschaft ist ja nur ein kleiner Aspekt in seiner gesamten Philosophie. Das ist ja keine Theorie, die er da jetzt irgendwie offenbart hat oder wie auch immer. Deswegen ist es da schwer, konkrete KritikerInnen zu finden, die da einen direkten Bezug drauf nehmen. Aber ich habe es mal so ein bisschen probiert. Also auf der einen Seite kann man vielleicht sagen, ich reiß das jetzt mal so ein bisschen ab und du findest Anhaltspunkte. Mhm. Auf der einen Seite kann man sicherlich sagen, dass in seiner Grundsätzlichkeit seine Philosophie, und das ist total toll, am Alltag orientiert ist, ne, an der Phänomenologie. Der ist auch in die Vorlesung gegangen und hat sich angeguckt, was heißt es jetzt, hier so einen Tisch vor sich stehen zu haben oder eine Kanzel, was auch immer. Mhm. Aber gleichzeitig ist sie ja total abstrakt. So schwierige Begriffe, wo man sagen könnte, naja, ist eigentlich auch sehr viel inhaltsleer. Also wenn ich das die analytischen Philosophen angeguckt haben, des Wiener Kreises, linguistischer Turn, die sagen, naja, was sind das eigentlich für Begriffe? Das macht nicht ganz so viel Sinn. Wo finden wir die in der Welt? Wie sind die verifizierbar? Falsifikationsprinzip, Popper etc. Vielleicht ist das alles ein bisschen inhaltsleer, was der Heidegger da gesagt hat. Jetzt. Ja, okay. Auch schon so ein bisschen wie das, was ich im Podcast auch gesagt habe. Ne? Also so, ich fand es dann irgendwie in dem Moment cool, weil irgendwie so hatte ich dann Phänomenologie verstanden. Aber natürlich beschreibst du hier gerade etwas, was ich ja eigentlich auch schon kenne. Mhm. Ja? Oder du könntest dann natürlich auch so ein bisschen ein paar Werte reinstreuen mit, ja, sei doch offen mit deinen Freunden, öffne dich doch denen, so. Natürlich muss man dann eigentlich nicht von Sein, Dasein, Existenz offen, das Seiende und sowas. Mhm. Das eigentlich fühlt man das ja auch alles schon so ein bisschen. Ne? Es ist so ein bisschen was offengelegt, was man eigentlich schon weiß. Und dann, okay, wenn du sagst, offengelegt in Anführungszeichen, vielleicht möglicherweise wäre eine Kritik, weil es nur so leere Begriffe vielleicht auch sind. Genau, das wäre eine Kritik, dass man sagt, wenn man sich das irgendwie sprachphilosophisch angucken möchte, dann ist da eigentlich sehr viel inhaltsleer, weil man das gar nicht richtig, was ist jetzt die Bedeutung des Begriffs? Das findet man, kann man gar nicht so verifizieren oder ja, nach diesem Falsifikationsprinzip, nach Popper so ein bisschen, das hatten wir ja auch hier. Ja, es ist nicht so streng wissenschaftlich. Ja, es ist nicht streng, es ist eher so ein. Ja, aber es ist schon, ich finde, man konnte es schon nachvollziehen. Ja, ne? Ja klar. Aber auch das ist ja eigentlich, man kann es eigentlich mit den gleichen Begriffen, die er sagt, auch wieder versuchen zu entzaubern, weil das ist ja auch dann nur, also seine gesamte Philosophie ist ja auch wie eine Brille, die ich mir aufsetze dann. Ne? Und dann, wenn ich das einmal gelesen habe, dann sehe ich plötzlich alles im Sein und im Dasein. Ja. Sowas könnte man ja auch sagen. Ne? Also, ja. Mit seinen eigenen Begrifflichkeiten versuchen zu widerlegen. Absolut, absolut. Das stimmt, aber das wäre auf jeden Fall ein Kritikpunkt in der Grundsätzlichkeit auch an Heidegger quasi. Wenn man sich jetzt die Freundschaft nochmal auch anguckt, dann findet man KritikerInnen, die sagen, na, es ist schon eine sehr idealisierte Vorstellung von Freundschaft, die auch ja, auch einiges vernachlässigt, also sowas wie Subkulturen, Milieus, soziale Bedingungen, Gemeinschaft, ja, das Gemeinschaftliche vielleicht auch. Und es ist aber im Besonderen, dass die Kritik, es ist nicht eine Ontologie in dem Sinn, dass man guckt, wie ist oder was ist Freundschaft, sondern ein bisschen vielleicht mehr so etwas wie beschreiben, wie Freundschaft sein sollte. Das müsste man dann nochmal im Einzelnen prüfen, wie wir das, was ich zuvor eröffnet habe. Aber diese idealisierte Vorstellung von Freundschaft, wie vielleicht auch so eine idealisierte Vorstellung, kennen wir ja auch aus der Romantik von Liebe. Zum Beispiel, das wäre in dem Falle auch eine Kritik, dass man sagt, es ist schon sehr aufgeladen, die Idee von den Daseinen, die sich da irgendwie existenzielle Offenheit gegenüber preisgeben. Ja, der Sinn der Freundschaft. Es hatte schon was Wertendes, auf jeden Fall. Ja, hatte ich dich ja da auch im Podcast gefragt, meint ihr das auch so tatsächlich? Weil ich würde ja auch mit diesen Werten eigentlich übereinstimmen. Ja, aber das stimmt, es ist jetzt nichts knallhart in Stein gemeißeltes unbedingt. Ne? Man könnte auch eine andere Definition anbringen. Und man könnte auch sagen, okay, vielleicht hat es mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Also vielleicht hat es mal hier und da etwas mit der Wirklichkeit zu tun und dann ist es auch gut. Und ich persönlich würde jetzt auch sagen, okay, das sind gute Freundschaften dann. Aber vielleicht funktionieren auch andere Freundschaften ganz anders und passen gar nicht in dieses Konzept rein. Und man würde trotzdem von Freundschaften sprechen in diesen Stellen. Und das sind vielleicht auch gute Freundschaften, über die es sich auch lohnt zu reden. Ja. Auf einer anderen Ebene vielleicht. Genau, auch so etwas wie, gibt es auch KritikerInnen, die sagen, naja, kann nicht auch eine Freundschaft etwas mit Sex zu tun haben? Also kann das auch ein Aspekt der Freundschaft sein? Das hat zum Beispiel Heidegger nicht gesehen, nicht sehen können zu der Zeit. War das verneint? Er hat das einfach nicht. Ich bin mir zu keinem Zeitpunkt bewusst, dass er es überhaupt irgendwann mal bejaht oder also wieder noch Okay, er hat einfach nicht drüber geredet. Glaube ich zumindest. Ist mir zumindest nicht bekannt. Also, aber das wäre sozusagen auch ein Kritikpunkt, dass man auch sagen kann. Ja, genau. Die Rolle der möglichen Sexualität innerhalb von Freundschaftsbeziehungen wird vernachlässigt, wäre eine Kritik. Ja, interessant eigentlich, weil das ja sogar. Nicht interessant, weil Sex. Nicht so plump nicht. Interessant, hier geht's um Sex, erzähl mir mehr. Nein, sondern einfach, weil das ja auch tatsächlich heute irgendwie was ist, was noch so ausgependelt BFF wird. BFF Plus. Genau, so. Und aber viele sind dann auch so, will ich das wirklich, weil strapaziert das nicht eher die Freundschaft, entwickelt dann eine Person vielleicht Gefühle, so, also ne, für manche funktioniert das irgendwie ziemlich gut, andere würde sagen, ja, das ist mir irgendwie dann doch zu riskant und sowas. Aber das sind quasi so gerade diese, wo es nicht schwarz-weiß ist, sondern so grau, und da ja eigentlich auch interessant wird und auch immer noch so gesellschaftlich ausverhandelt wird, wie Absolut. Wir darüber gerade denken. Da gibt es noch nichts so ganz klar. Das Sein ist in Bewegung. Ja, genau. Und da hat er aber nichts zu gesagt. Ja, ja, okay. zumindest mir nicht bekannt. Und der Hauptkritikpunkt ist eigentlich der, den ich hier am Anfang schon eröffnet habe, den ich jetzt noch mal ein bisschen sage. Und das ist nämlich, er sagt, wir hatten das ja auch mit der gemeinsamen Sprache, ne? Die gemeinsame Sprache finden. Ja. Und die gemeinsame Sprache finden kann man ja vielleicht auch besonders gut, wenn man so eine gewisse Volksgemeinschaft hat. Hat er gesagt? Schon ein Begriff von ihm. Zitat Micha. Nee, das ist Volksgemeinschaft, das ist schon Heidegger. Also, ne, und das. Okay, jetzt, ich verstehe aber, wie man sich dann in so einem Gedankenkonstrukt. Inhaltsleer. Der hätte mal ein paar mehr Freunde vielleicht gebraucht, um sich. Der Hannah Arendt. Mit Plus. Ja, das stimmt eigentlich. War immer verheiratet, hatte zwei Kinder, glaube ich. Ach, echt, auch noch. Die wusste das aber auch, seine Frau. Er war vielleicht nicht existenzoffen genug mit all seinen Menschen da draußen. Aber ich sehe, worauf es hinausläuft. Ne? Dieses Dasein, das Miteinander-Dasein, dafür braucht man ich hatte Wellenlänge gesagt, er hat dann irgendwie von gemeinsamer Sprache und sowas auch geredet, und das dann auf so einer höheren nationalen Ebene dann plötzlich zu hieven und zu sagen, okay, und deswegen brauchen wir einen Volkskörper, die quasi Freunde sein können, sozusagen. Genau, so eine Volksgemeinschaft, wo sich die Daseins begegnen können, wo es eine gemeinsame Sprache gibt, die Grundvoraussetzung. Eine gemeinsame Kultur. Genau. Ja. Und die ist Grundvoraussetzung für Freundschaft. Und für die Existenz ja sogar. Ja. Ne, das heißt, wir lassen mal alle anderen aus. Dürfen wir nicht rein, ja. Ne? Da gibt es den Gemeinschaftskörper vielleicht und da den und der, oder den Volkskörper. Ja. Da den und da den und da den. Und da sieht man sich, wie man dann sich so schnell verrennen kann, ne? Ja. Oder wie man einfach so, dann so falsche Grundannahmen irgendwie. Was heißt ja irgendwie, okay, Leute aus einer anderen Nation oder aus einem anderen Kulturkreis haben erstmal nicht die gemeinsame Sprache. Ne? Das ist ja eigentlich dann das, was ja gar nicht stimmt unbedingt. Ne? Also ich meine, ich habe genauso wenig die gemeinsame Sprache mit irgendwem, der aus der Türkei kommt, als wie jemanden, der in Deutschland geboren ist. Also kann zumindest sehr gut sein. Ja. Ne? Oder halt mit jemandem, der aus der Niederlande kommt, viel mehr als mit meinem Nachbarn, mit dem ich überhaupt keine Berührungspunkte habe beispielsweise. Ja. Ne? Ja. So, also das ist ja einfach das ist ja eine Realität, die er dann so nicht gesehen hat. Und dann in diesem Gedankenkonstrukt zu solch komischen, kruden, faschistischen, dann im letztendlichen Ideologien dann kommt. Genau, also wenn man das kann man auch nochmal unterstreichen mit so etwas wie. Das ist interessant. Ne, dass Heidegger zur Freundschaft oder für Freundschaft auch voraussetzt, dass das nur zwischen gleich ursprünglichen Individuen möglich ist. Interessant. Gleich ursprünglich, man kann das natürlich auch irgendwie liberal, vielleicht auch sogar linkstechnisch irgendwie auslegen, will ich aber jetzt hier gar nicht, weil das ist, glaube ich, auch nicht so gemeint. Nicht von ihm so gemeint, ja. Also es geht wirklich um das gleich ursprüngliche, um das Gemeinsame, was eine Bedingung ist für Freundschaft. Und das beinhaltet ja auf der einen Seite auch eine Exklusivität, eine Hierarchisierung innerhalb von Gemeinschaften sowieso. Ne? Also irgendwie so die Akademiker finden sich vielleicht und hier die anderen und hier und da. Und gleichzeitig natürlich auch ist das unterstützend, was so nationalistische Ideologien betrifft. Und da geht es ja viel um Kameradschaft, um Freundschaft. Freundschaft ja auch, ne? Ja. Ja, was wobei, das hat ja nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, ne? Eher mit dem Kommunismus, mit Freundschaft und sowas. Wobei, nee, warte mal, nicht mal. Nationalsozialismus doch auch. Klar. Da wurde Freundschaft gesagt. Das wird auch, das ist eher was. Ach, so weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, ach, ich verwechsel es gerade komplett. Sorry, das ist komplett was anderes, sozialdemokratisch eigentlich, dieses Freundschaft immer. Es so, war gerade nur eine Assoziation. Französische Revolution, Liberté, Egalität. Nee, das so. Auch in der SPD sagt man doch noch heute Freundschaft und sowas. Ja, auch. Geht da und dann Freundschaft. Ich weiß nicht, ob die Faust heben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das war gerade eine krude, falsche Assoziation, einfach weil wir die ganze Zeit über Freundschaft geredet haben. Okay. Das ist tatsächlich, das ist sehr interessant. Und ich würde aber auch meinen, dass man es natürlich auch, ne, das ist jetzt hier wieder Stichwort Kunst, was du auch eben meintest, ne, Kunstwerk vom Künstler trennen, weil man könnte das natürlich trennen, man muss es nicht trennen, man kann es auch erstmal so kritisch beäugen, man könnte es aber trennen und sagen, ja, wir haben auch, ne, weiß nicht, ich hole jetzt mal Albert Camus ran, der ja gesagt hat, was so die Menschheit miteinander vereint hat, im Sinn des Lebens, und für mich hat das irgendwie gerade was damit zu tun, ja. Ist ja, dass wir alle endlich sind, dass wir alle irgendwann sterben. Ja, und das ist so irgendwas. Das ist so absurd, das, ne? Das ist, die Absurdität. Das, genau, diese Absurdität des Lebens, die vereint uns auch irgendwie alle. Ja. Na, und das könnte man ja auch sagen mit einer gemeinsamen Sprache vielleicht. Ne, wir haben alle dieses Gefühl von, ja, was ist denn das hier eigentlich gerade? Ja. So was, ne? Das haben wir eigentlich alle. Und das ist vielleicht auch die gemeinsame Sprache. Möglicherweise, ne? Absolut. Und dann hat man so eine linkere Vorstellung davon, oder ich würde einfach sagen, menschliche Vorstellung, muss ja gar nicht jetzt links sagen dazu. Humanistische Vorstellung von dem, was Heidegger da gesagt hat, ja. Genau, aber wenn es um dieses gleich Ursprüngliche geht, dann hat das schon so einen Eindruck von irgendwie, naja, hier finden sich Auserwählte auch so ein bisschen, ne? Also wie, ja. Und das ist so der Hauptkritikpunkt, wenn es um Freundschaft geht. Wenn er nämlich das meint, dann hat das natürlich immense Implikationen und Gefahren, weil dann können wir nicht mit jedem befreundet sein und uns im Dasein und im Mitsein begegnen, weil dann ist dieses Dasein und Mitsein auf einmal etwas sehr Nationalistisches. Und genauso wird es dann auch von Draghi. Nee, das ist ein anderer, ne? Aber der heißt so eh nicht, der Russische. Du willst diesen russischen Philosophen, ja. Gerade. Aber der verwendet das so ähnlich. Okay. Ja, das ist so ein bisschen die Kritik, die ich quasi. Michael versucht es gerade mit seiner Hand zu googeln und gleichzeitig weiterzureden. Ja, genau. Wir reichen es nach. Ich kann es auch in die Shownotes reinschreiben. Gibt keine Shownotes, aber. Dugin? Alexander Dugin. Okay, aber war nah dran. Ja. War nah dran. Ja. Trotzdem sage ich ja immer bei der Aufnahme in Flugmodus bitte, ne, Micha? Ne? Also nur damit du es weißt. Nee. Okay. Genau, aber das ist auf jeden Fall etwas, was das muss gesagt werden. Ja. Weil das einfach auch in seinen Werken drin steckt. Muss man schon so sagen. Das muss gesagt werden. Es steckt wirklich auch in den. Aber auch hinter einer Paywall. Aber ja, wir hatten es ja auch im Podcast selbst gesagt, hey, passt auf, ne, hier, der hat die und diese Vergangenheit, reden wir jetzt in diesem Podcast hier, den wir jetzt hier gerade machen. Ich finde auch, man kann das ja so, wie ich es auch gerade meinte, ne, man hat es jetzt nicht erstmal, man hatte jetzt keine nationalsozialistischen Vibes oder völkische Vibes, wenn man es jetzt erstmal nur so gehört hat. Von genau, so wie ich es vorgestellt habe. Genau. Ja. Also hatte jetzt gar nichts mehr damit unbedingt zu tun. Aber das, was du jetzt gerade noch gesagt hast, ne, mit der gemeinsamen Sprache und das zu hieven dann, und das ist ja einfach ein weiterer Schritt, auf so einer Volksebene und dann von einem Volkskörper oder was auch immer zu sprechen, das ist der entscheidende Schritt, glaube ich, den man da gehen muss, den Heidegger scheinbar gegangen ist und den man dann zu Recht kritisieren kann. Ja, ja. Genau, und das haben dann aber andere Philosophen, um das abzuschließen, da sind wir fertig, andere PhilosophInnen aus seinen Schriften, wo der Existenzialismus dann ja auch weiter geprägt worden ist, anders gedeutet, wie zum Beispiel Sartre, der die Individualität mich sehr hervorgehoben hat und gar nichts dann dieses gemeinschaftlich nationalistische. Ne? Das muss man da nochmal sagen. Da unterscheiden die sich auch per excellence. Okay. Das war der Kritik. Kritik-Podcast, wir haben keinen Namen hierfür, aber reicht auch so. Der Kritik-Podcast. Vielen lieben Dank, Micha. Bitte. Für diese Kritik. Fand ich nochmal sehr, hat es gerade nochmal eine neue Perspektive eingeordnet, auf jeden Fall. Danke dir. Bitte. Macht's gut da draußen. Ciao. Tschüss.